Der islamisch-konservative Ministerpräsident Erdogan, der wegen Korruptionsvorwürfen gewaltig unter Druck geraten ist, geht nicht nur gegen die Ermittler und die traditionellen Medien vor. Jetzt erwägt er auch noch, so hat er angekündigt, ein Verbot von Internetplattformen wie Facebook oder YouTube. Thomas Seibert, in Istanbul hat Erdogan noch die Macht, das durchzusetzen? Das ist die große Frage. Hier heute in den Zeitungen wird kommentiert, dass Erdogan möglicherweise überhaupt keine Handhabe hat, dieses Vorhaben durchzusetzen, weil Staatspräsident Gül bereits signalisiert hat, dass er ein solches Gesetz nicht unterschreiben würde. Es wird hier mehr so gesehen, dass es eine Absichtserklärung von Erdogan war. Er würde das gerne alles unter seine Kontrolle bringen, was im Internet geschieht. Die konkrete Umsetzung ist möglicherweise weit schwieriger, als er sich das vorgestellt hat. Sie haben es angesprochen, der Staatspräsident Gül, der will Widerstand leisten, hat er zumindest angekündigt. Wie sind da die Machtverhältnisse? Kann der das verhindern? Von der Verfassung her kann Gül sein Veto einlegen gegen ein Gesetz, das im Parlament beschlossen wurde. Wenn das Parlament dann dasselbe Gesetz noch einmal beschließt, dann muss er es unterzeichnen. Er kann es dann ans Verfassungsgericht geben. Gül hat stets versucht, das zu vermeiden, ein Veto einzulegen. Er ist ein alter politischer Weggefährte Erdogans. Die beiden sind noch persönlich eng befreundet. Gül versucht immer, Gesetze im Beratungsverfahren so zu beeinflussen, dass er kein Veto mehr braucht. Hier bei Facebook, YouTube, Twitter, wenn Erdogan tatsächlich daran gehen sollte, diese Plattformen verbieten zu wollen, dann hätte Gül allerdings keine andere Möglichkeit, als ein Veto einzulegen. Die beiden sind befreundet oder waren befreundet, gehören beide der gleichen Partei, derselben Partei, der AKP an. Zeigt da diese Auseinandersetzung jetzt, dass da irgendetwas zerbrochen ist zwischen Erdogan und Gül, oder wie ist dieser Widerstand von Gül zu bewerten? Es hat mehrere Facetten. Das eine ist, dass die beiden so ein Spiel spielen, Good Cop, Bad Cop. Der eine ist eher der Druckmacher, der andere ist eher der Reformer und das tolerante Gesicht der Türkei. Es spielt aber noch etwas anderes hinein, und das ist die unausgesprochene Konkurrenz zwischen diesen beiden, wenn es um den Posten des Staatspräsidenten geht. In diesem Jahr wählen die Türken zum ersten Mal ihren Präsidenten in einer Direktwahl am 10. August. Gül möchte eigentlich Präsident bleiben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Erdogan ihn gerne beerben würde im Präsidentenpalast. Dieser Gegensatz ist bisher nicht aufgelöst. Es gibt Spekulationen, dass Erdogan auf das Präsidentenamt verzichtet, um Ministerpräsident bleiben zu können. Aber das ist nicht gesichert. Das heißt, diese Konkurrenz spielt da mit, und Gül versucht sich da auch zu positionieren. Dankeschön. Das war noch gut zu verstehen, trotz des Piepens in der Leitung. Dankeschön, Thomas Seibert in Istanbul.